Это то, на что ты наводишь свой фокус. Es ist das, worauf du deine Augen fixierst oder Если ты наводишь свой фокус, wenn du deine Augen darauf richtest, на современного артиста, auf einen bekannten Artisten, или футболиста, Künstler oder Fußballspieler, на актера или боксера, auf einen Boxer oder irgendwelchen Schauspieler, то тогда ты в него и преображаешься. So verwandelst du dich auch in ihn oder veränderst dich. Ты преображаешься в то, во что ты смотришь. Du verwandelst dich in das, was du siehst. И это абсолютно справедливо. Und es ist absolut gerecht. И если вы и я хотим быть похожими на Иисуса, und wenn ich und du und ich, wir Jesus Christus gleich sein wollen oder ihm ähnlich sein, тогда нам надо научиться, so müssen wir es lernen, лишить врага, den Teufel loswerden, нашего внимания, oder die Aufmerksamkeit des Teufels, der Teufel darf unsere Aufmerksamkeit nicht haben. Знаете, что нужно врагу от вас? Wisst ihr, was der Teufel von euch braucht? Ему нужно ваше внимание. Er braucht nur eure Aufmerksamkeit. Да. Ja. Когда его мысли, wenn seine Gedanken, вы уделяете свое внимание, wenn ihr ihnen die Aufmerksamkeit schenkt, тогда он начинает рисовать вам картины. So fängt er an, euch ein Bild zu malen. А когда вы видите эти картины, wenn ihr dann aber diese Bilder seht, вы говорите, я хочу этим обладать. Ihr sagt, ich möchte das haben. И если вы хотите, чтобы справиться с искушением, und wenn ihr mit der Versuchung zurechtkommen wollt, я вам уже говорил, что это помогло мне. Ich habe gesagt schon, es hat mir geholfen. Я понял. Ich habe verstanden. Для того, чтобы избавиться от искушения, damit ich von den Versuchungen loswerde, для этого не особенно надо очень долго стоять на коленях в посте и молитве, хотя это тоже важно. Unbedingt, oder? Nicht unbedingt, oder? Nicht unbedingt, muss man nicht unbedingt lange auf Knien und Fasten beschäftigt sein. Я просто понял. Ich habe einfach verstanden. Надо лишить дьявола. Man muss den Teufel loswerden oder моего внимания. Oder die Aufmerksamkeit muss man ihm nehmen. Мысли. Auf seine Gedanken. И когда вы лишаете дьявола вашего внимания на его мысли. Und wenn ihr den Teufel also praktisch aus euren Gedanken entfernt oder ihm nicht erlaubt in eure Gedanken hineinzukehren. Он теряет возможность рисовать на вашем мониторе свои картины. Oder wenn ihr ihn zulässt, dann macht er es möglich, dass er auf eurem Monitor des Herzens Bilder malt. Знаете, как одна сестра, wisst ihr, wie eine Schwester, у нас, скажем так, в России, dort bei uns in Russland, она сама себе говорила так, sie sagte zu sich selbst so, я очень люблю мечтать. Ich liebe es sehr zu wünschen oder и она говорит, denken, zu träumen, ja. Обычно я это делаю так. Meistens tue ich es so. Я ложусь на диван, ich lege mich aufs Sofa, ложу подушку себе под голову, lege mir ein Kissen unter den Kopf, и я отправляюсь на просмотр. Und ich begebe mich na, auf eine Wanderschaft vielleicht oder Seriale. Kundschaft. Seriale. Ja. Как это по-русски? Или по-английски? Значит, фильма. Ach so, und sie begibt sich dann in eine Serie praktisch. Okay. Sie fängt dann an, Serien zu starten, oder? И она говорит, когда я ложусь на диван, подушку ложу под голову. Wenn ich mich dann hinlege auf Sofa und Kissen und dann я смотрю. Я смотрю серию 225. So schaue ich 225 Serien an. Я выхожу замуж. Ich heirate. Серия 225. Die Serie 225. Ich heirate. Она уже в своем мониторе уже увидела себя в свадебном платье. Monitor hat sie sich in einem Brautkleid gesehen. Уже увидела и друзей, hast auch schon Freunde gesehen und Freundinnen. Уже даже увидела, кто что поет и кто чего желает. Ich habe schon gesehen, wer was singt und wer mir was wünscht. Слушайте, как это получается? Hör zu, wie geschieht das? А потому что она наводит фокус на эту мысль. Ihre Gedanken auf diesen, also ihren Verstand auf diesen Gedanken lenkt. А когда ты этой мысли уделяешь свое внимание, враг, ох, как преуспевает рисовать тебе картины. Wenn du mit deinem Verstand diesen Gedanken die Aufmerksamkeit schenkst, so malt der Teufel dir solche Bilder. И потому, если вы и я хотите избавиться, deswegen, wenn du und ich, wenn wir frei werden wollen, от искушения, von den Versuchungen, бороться со всем тем, что предлагает этот mit мир, all dem zu kämpfen, was uns die Welt anbietet, есть очень простой способ. So ist es eine einfache Möglichkeit. Лишите дьявола вашего внимания. Nehmt dem Teufel die Aufmerksamkeit oder gibt's ihm nicht. Когда очередной раз вашу границу вашего государства wenn die Grenze eures Reiches нарушит мысль от дьявола, ein der Gedanke vom Teufel überschreitet, oder, то вы умеете навести свой фокус не на нее, а остаться быть наведенным на фокус, который вам предлагает святой и всемогущий Бог через Священное Писание. So habt ihr das Recht, euren Augenschein oder Blick nicht auf den Teufel zu werfen, sondern auf weiterhin auf die heiligen Schriften auf Gott zu werfen oder in ihm festzubleiben. Вы просто можете сказать, у меня нет времени на тебя. Ihr könnt einfach sagen, ich habe keine Zeit für dich. Собака, она питается костью. Ein Hund, der ernährt sich von Knochen. Лошадь овсом. Das Pferd von Hafern. Курица пшеном. Ein Huhn von Körnern halt. Weizen. А дьявол ваше внимание. Aber der Teufel von eurer Aufmerksamkeit. Если вы его лишите на ваше внимание. Wenn ihr ihm eure Aufmerksamkeit nicht mehr schenkt oder ihm beraubt eure Aufmerksamkeit. Почву из-под ног рисовать вам свои картины. So hat er nicht mehr die Möglichkeit, euch seine Bilder zu malen. И потому, если кто-то из нас. Und wenn jetzt jemand von uns. Желает стать победителем. Der sein möchte, der besiegt. И перестать постоянно сражаться. Und aufhören will, immer zu kämpfen. С мирским образом жизни. Mit dem weltlichen Lebenswandel. С мирскими ценностями. Mit weltlichen Wertschätzungen. Есть очень простой способ. Es gibt eine einfache Möglichkeit. Взирай на Иисуса. Schau auf Jesus Christus. Пусть твой духовный взор. Soll dein geistliches Auge. Будет сосредоточен на Иисусе. Nur auf Jesus Christus konzentriert sein. Взирай на ту славу, которая тебя ожидает на небе. Schau auf die Herrlichkeit, die dich dort erwartet im Himmel. И когда ты увидишь ту славу, что Бог предлагает тебе на небе, wenn du die Herrlichkeit siehst, die der Herr im Himmel anbietet, и сравнишь ее с тем, что предлагает тебе этот мир, und vergleichst mit dem, was hier die Welt anbietet, тебе будет так легко сказать, so wirst du ganz einfach sagen können, мир нет, Welt nein, мне Господь предлагает больше. Der Herr bietet mir viel, viel mehr an. Но когда вы взираете только на то, что предлагает этот aber мир, wenn ihr nur das betrachtet, was die Welt euch anbietet, и не видите предложенного от Бога, und sieht nicht das angebotene von Gott an, тогда вам кажется, so scheint es euch, что вот без этого, что предлагает мир, ohne dem, was die Welt euch anbietet, я просто не узнаю, что такое счастье. Werde ich einfach nicht erfahren können, was Glück ist. Но правда состоит в том, aber die Wahrheit besteht darin, что дьявол умеет красиво рисовать картины, der Teufel sehr schöne Bilder malen kann, до того момента, пока человек Moment, не сделает грех. Solange der Mensch die Sünde nicht tut. А как сделан человеком грех, alsbald der Mensch die Sünde tat, тогда дьявол человеку снимает очки, so nimmt der Teufel die Menschen die Brille ab, и он ему говорит, пожалуйста, познакомься, und er sagt, bitte schön, schließe Bekanntschaft, в какую глубокую яму ты угодил, in welches tiefes Loch du erlaubt hast, и в какое тенистое болото ты попал, oder in welchen tiefen Sumpf bist du hineingekommen. Я рад тебя приветствовать. Ich freue mich, dich kennenzulernen oder zu begrüßen. Но у любого из нас, кто сделал грех, aber jeden einzelnen von uns, der die Sünde tat, у нас есть выход. So haben wir eine Möglichkeit, einen Ausweg. У нас есть право. Wir haben das Recht. Свое сердце. Unser Herz. Свой молитвенный голос. Unsere Gebetsstimme. Обратить к тому, кто любит. Zu dem wenden, der liebt. И каким бы ни был глубоким ров. Und egal wie tief die Grube ist. И каким бы ни было тенистое греховное болото. Und wie tief diese sündige Moor ist oder Sumpf. Наш любящий Спаситель Иисус. Unser liebender Herr Jesus Christus. Он силен извлечь. Er ist mächtig, uns hinauszuführen. Он силен поднять. Er ist mächtig, uns aufzuheben. Он силен вырвать из царства тьмы. Er ist mächtig, aus dieser Finsternis, aus dem Reich der Finsternis herauszureißen. И привести твое и мое сердце. Und mein und dein Herz zu bringen. Свое возлюбленное царство. In sein geliebtes Reich. Не там на небесах, а прямо здесь. Nicht dort im Himmel, sondern genau hier. И я хочу сказать, дорогой мой друг. Ich möchte sagen, mein lieber Freund. Если ты хочешь, чтобы твое сердце не рождалось похоть, wenn du willst, nicht willst, dass dein Herz fleischlos gebiert, уделяй свое внимание правильным мыслям, so schenke deine Aufmerksamkeit den richtigen Gedanken, уделяй свое внимание мыслям, которые чисты, праведны, schenke deinen Gedanken die Aufmerksamkeit oder schenke deinen Verstand den Gedanken, die richtig sind, мыслям, которые исходят от Бога, Gedanken, die von Gott ausgehen, тогда у тебя на мониторе будут отражаться правильные вещи, dann wird auf deinem Monitor gute oder richtige Dinge gezeigt werden, и ты будешь преображаться в правильный образ, und du wirst dich auch in das richtige Aussehen verwandeln, и тогда глядя на тебя скажут, und dann wenn sie auf dich schauen werden, werden sie sagen, ты очень похож на Иисуса, du bist Jesus Christus sehr ähnlich, своей манерой, mit deinen Manieren, как ты ходишь, wie du gehst, как ты улыбаешься, wie du lächelst, как ты одеваешься, wie du dich anziehst, тем, как ты к людям относишься, so wie du dich zu den Menschen verhältst, люди спросят, как у тебя так получается, die fragen dich dann, wie geschieht es bei dir, oder wie klappt es bei dir, а ты говоришь просто, я взираю на правильные вещи, und du sagst, ich schaue nur auf die richtigen Dinge, на моем мониторе отражаются правильные картины, werden richtige Bilder gezeigt, и я так естественно преображаюсь в этот образ, und ich verwandle mich in der Tat in dieses Aussehen. Если мы с вами уделяем все свое внимание кумирам в этом мире, wenn wir unsere ganze Aufmerksamkeit den Schätzen dieser Welt schenken, то тогда дьявол на нашем мониторе рисует их образы. So malt der Teufel also auch das Aussehen auf unserem Monitor. Вот почему молодых людей вдруг начинают в непонятный цвет преображаться волосы. Jetzt auf einmal fangen die an, diese Menschen dann ihr ihre Haare zu färben oder verwandeln sich in andere Farben. Вот почему многое чего происходит с их внешностью. Deshalb geschieht sehr viel mit ihrem äußeren Aussehen auf einmal. Потому что враг Weil der Teufel на их мониторе отразит ему угодную картину. Hat es geschafft, ihm das Bild zu malen, das ihm gefällt. А человек видит ее и говорит: я хочу быть таким. Und der Mensch sieht es und sagt: ich möchte я so хочу aussehen. Быть таким. Ich möchte so sein. Я еще раз вам повторяю. Ich wiederhole euch noch einmal. Человека, который курит, der Mensch, der raucht, вам не так легко доказать ему. So werdet ihr es ihm nicht einfach beweisen können. Что то, что он это делает, das, was er tut, это не его желание. Es ist nicht sein Wunsch, а желание дьявола. Es ist der Wunsch des Teufels. Он смог поймать его. Er konnte ihn gefangen nehmen. Смог нарисовать ему картину. Konnte ihm ein Bild malen. И сказать: если ты будешь курить, und konnte ihm sagen, wenn du rauchen wirst, то тогда все тобой будут восхищаться. Dann werden alle über dich staunen und jubeln. Он говорит: о, это моя цель. Sie sagen, oh, das ist mein Ziel. Он начинает брать сигарету. Er fängt an, eine Zigarette zu nehmen. Для того, чтобы достигнуть цели, чтобы все восхищались. Дьявол так обольщает людей. Der Teufel verführt so die Menschen. И то, что я искренне хотел бы, und das, was ich aufrichtig wollte, чтобы не были обольщенными ни вы, dass wir nicht ich, nicht ihr verführt werdet. Потому что нам нет никакой пользы. Denn wir haben gar keinen Nutzen davon. Прожить эту жизнь, dieses Leben zu leben, стремясь к мирским ценностям и целям, dass wir uns bestreben zur Wertschätzung der Welt, а придя к вечности, und kommen dann in die Ewigkeit, остаться как у разбитого корыта. Bleiben wir so wie ein zerschlagenes Gefäß. Я хотел бы предложить сегодня. Хотел бы предложить. Wie ein zerschlagener Wagen. Ich möchte uns vorschlagen. Быть может, сегодня среди вас есть те. Vielleicht gibt es unter euch diejenigen, которых очень близко эта тема, о которой мы говорим. Denen das Thema sehr nahe ist, das wir heute gerade besprechen. Вы просто не знаете, ну почему это все мирское так лезет в мою жизнь? Ihr wisst vielleicht nicht, weshalb klettert oder geht das ganze weltlich in mein Leben hinein. Почему мне с этим так тяжело сражаться? Wieso habe ich so viel, wieso ist so schwer mir mit diesem allem zu kämpfen? Я говорю вам еще раз, ich это помогло einmal, мне. Es hat mir geholfen. Я просто понял. Я einfach verstanden. Надо обделить мое внимание. Man muss meine Aufmerksamkeit. Надо обделить моим вниманием те мысли, которые исходят от дьявола. Muss ich entziehen den Gedanken, die vom Teufel kommen. И надо перевести мое внимание на то, что исходит от Бога. Meine Gedanken zu dem lenken, was von Gott kommt. И тогда у врага нет возможности рисовать во мне его картины. So hat der Teufel keine Möglichkeit, in mir seine Bilder zu malen. И это наполняет мое сердце не томлением, und es erfüllt mein Herz nicht mit, а сладостным благословением, oder mit, sondern mit einer freudigen, mit einem freudigen Segen. Тогда мы с вами в этом мире, dann werden wir mit euch in dieser Welt, мы будем подобны Давиду, werden wir David gleich sein, которых, когда услышим хулу в адрес Бога, dann wenn wir eine Lästerung in die Adresse Gottes hören, мы не промолчим и побоимся признаться: я же верующий. Wir werden nicht ruhig sein, werden Angst haben: ich bin doch gläubig. А мы подобно Давиду скажем: ты кто такой? Wir werden gleich wieder sagen: wer bist du überhaupt? Кто ты такой? Wer bist du überhaupt? Чтобы бесчестить Бога всемогущего. Damit du Gott so erniedrigst und lästest, den Allmächtigen Gott. Откуда у тебя эта смелость? Von wo hast du diese Freimut her? Потому что ты видишь Бога. Weil du siehst Gott. Ты взираешь на Него. Du schaust auf ihn. Ты его рассматриваешь. Du betrachtest ihn. Ты им наслаждаешься. Du labst dich mit ihm. Он для тебя не выдумка, он реальность. Er ist für dich nicht was Ausgedachtes, er ist Realität für dich. И тогда ты подобно Моисею. Dann bist du Mose gleich. Можешь оставить все богатство Египта. Kannst du den ganzen das, was mir Gott anbietet, ist viel mehr, was die Welt mir anbietet. Ты подобно Иисусу Навину и Хлеву скажешь: я все смогу. Du wirst dann wie Josua und Caleb sagen: ich kann alles. Мне нет нужды опускать руки. Ich habe keine Not, meine Hände sinken zu lassen. Потому что со мной всемогущий Бог. Weil mit mir der allmächtige Gott ist. Слава Иисусу! Preis sei Jesus gebracht. Я хочу пригласить сегодня тех молодые сердца, ich которые, die jungen Herzen быть может, einladen, сегодня желают обновить свой haben, завет с Господом. Die ihren Bund mit Gott heute erneuern wollen. Сегодня хочу пригласить тех людей, которые heute сегодня, möchte ich die Menschen einladen, быть может, по-особенному хотят поставить новую точку отсчета die, в своем христианском хождении. Wenn sie einen neuen Blickwinkel oder Punkt hinstellen wollen in ihrem christlichen Leben. Те, которые сегодня скажут «нет» врагу die на heute, ваше внимание, на его мысли. Die heute «nein» zum Teufel sagen werden, zu seinen Gedanken, diejenigen. И самым наилучшим поступком в этой связи und die allerbeste Tat in diesem Kampf oder является ваше или мое покаяние. Es scheint meine oder eure Bekehrung. Я еще и еще раз вам говорю. Ich sage euch noch einmal und noch einmal. Это то, что так ясно нам говорит Писание. Es ist das, was uns die Schrift ganz klar sagt. То, что ты видишь, это очень важно. Das, was du siehst, ist sehr, sehr wichtig. Потому Бог и задал вопрос Еремии: что ты видишь? Deswegen stellt auch Gott Jeremia die Frage: was siehst du? Задал Амосу: что ты видишь? Stellt Amos die Frage: was siehst du? И сегодня задает тебе и мне: und stellt а что heute ты die Frage: was siehst du heute? Почему это важно? Потому Weshalb что ist es wichtig? Weil то, что ты видишь, das, was du siehst, ты в то и превращаешься. In das verwandelst du dich auch. Ты в тот образ и преображаешься. In dieses Abbild verwandelst du dich auch. Я хотел бы пригласить всех нас сейчас встать на ноги. Ich möchte uns alle einladen, jetzt aufzustehen, auf die Füße. Я хотел бы предложить, быть может, мы сейчас найдем псалом, который есть у кого-то из вас. Ich möchte jetzt vorschlagen, vielleicht finden wir jetzt ein Lied. Jemand hat einen Liedvorschlag. И во время пения этого псалма. Und während des Gesangs dieses Liedes. Те из вас, которые желают сегодня положить новую точку отсчета. Die den Punkt legen wollen der Rechenschaft, den neuen Punkt der Rechenschaft. Те из вас, которые сегодня желают сказать хватит. Die heute sagen wollen mit euch, also, es reicht heute Teufel. Я отказываюсь von dir ab. Я отказываюсь. Ich sage mich heute ab von dir. Я отказываюсь. Ich sage mich уделять тебе свое внимание. Ich schenke nicht mehr meine Aufmerksamkeit dir. Я избираю Иисуса. Ich wähle Jesus Christus aus. Я хочу взирать на Иисуса. Ich möchte auf Jesus Christus schauen. Я хочу рассматривать Иисуса. Ich möchte Jesus Christus betrachten. Я хочу с ним жить. Ich möchte mit ihm leben. Хочу от него иметь твердость. Ich möchte von ihm die Festigkeit haben. Хочу быть смелым, как Давид. Ich möchte so mutig sein wie David, so frei. Твердым, как Моисей. So fest wie Mose. И это все доступно. Und es ist alles zugänglich. Потому что прямо сегодня. Weil heute, genau heute. Этот самый Бог. Dieser selbe Gott. Бог Моисея. Gott Mose. Бог Давида. Gott Davids. Он сегодня с нами на этом месте. Mit uns auf diesem Ort. Аллилуйя. Аллилуйя. И сегодня мы можем исправить свое Und сердце. Heute können wir unsere Situation verändern. Исправить свою душу. Können wir unsere Seele verändern. И положить конец постоянным поражениям. Und können das Ende setzen deren ständigen Niederlagen. И стать на то основание. Und auf diese Grundlage stellen. Которое станет причиной твоих побед. Die dann die Grundlage sein wird für deine Siege. И ты будешь преображаться. Und du wirst dich verwandeln, не в образ этого мира, nicht in das Aussehen der Welt, а в образ всемогущего Иисуса, Abbild des allmächtigen Gottes Jesus. И в тебе будут отражаться не ценности этого мира, und in dir werden wiedergespiegelt werden nicht die Werte dieser Welt, а ценности, которые ценит небо, aber Werte, die der Himmel schätzt. И таковые сердца, und solche Herzen, здесь на земле живут счастливо, auf der Erde leben glücklich, и они входят воистину благословенными, und sie gehen in die Wahrheit, в жизнь die gesegnete Wahrheit, in das ewige Leben ein. И я приглашаю во время пения псалма те из вас, кто сегодня während des Gesanges, diejenigen, желают посвятить свою жизнь die заново, ihr Leben neu, Jesus Christus feiern möchten, поставить новую точку отсчета в своем христианском крещении, vom neuen Anfang, vom neuen Punkt anfangen in ihrem christlichen Leben, или быть первого в своей жизни покаяния, oder anfangen ein christliches Leben von ihrer ersten Bekehrung im Leben. Я приглашаю вас во время пения псалма, ich lade euch ein während dem Gesang, оставлять свое место, euren Platz zu verlassen. И идти сюда к тому, кто любит. Und herzukommen zu dem, der liebt. И идти сюда к тому, кто извлекает из рвов. Zu dem, der aus diesen Gruben herausholt. Aus И идти сюда к тому, кто извлекает из тенистых болот. Herkommt zu dem, der aus diesen tiefen Sümpfen herauszieht. И делает победителем и сильным. Und macht euch zum Sieger und zum Starken. Самого немощного. Den Allerschwächsten. Это делает Бог. Das macht Gott. Давайте петь. Lass uns singen. И давайте прислушиваться к голосу своего сердца. Und lasst uns zu der Stimme des Herzens gehorsam sein. И если вас влечет Бог, идите сюда. Lenkt oder ruft, so kommt hierher. И мы будем молиться за вас. Wir werden jetzt beten für euch.